نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wir machen weiter, inshallah. Wir machen heute Sira-Unterricht. Sira? Wir machen heute Sira-Unterricht, بإذن الله تعالى. مين سأل؟ طيب. نحن سأل، أنا سأل. خير إن شاء الله. الله يوفقك. آمين. بعد أن تكلمنا عن إسكان هاجر رضي الله عليها وإسماعيل عليه السلام بجبال فاران، إن شاء الله نتابع هذه القصة العظيمة. بعد أن ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل عليه السلام بجبال مكة بجبال فاران، جرت وراءه هاجر وهي تقول: إلى من تتركنا يا إلى من تتركنا يا خليل الرحمن؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. وهذا يدل على الإيمان الشديد لديها. فلما نفد الماء صار إسماعيل يتلوى، صار إسماعيل يتلوى ويتمرغ من شدة العطش، فخرجت تسعى هاجر رضي الله عليها نحو الصفا، فصعدت عليه لتجد الماء، ثم نزلت مهرولة إلى المروة ووقفت تنظر، فعلت ذلك حتى أكملت سبعة أشواط ولم تجد ماء، فسمعت من يناديها: جاءك الغواث. فإذا بطير يضرب جناحه الأرض وهو جبريل عليه السلام، وقيل بعقبه، فنبعت عين زمزم. فذهبت هاجر وبدأت تأخذ الرمل التراب وتقول: زم زمي زمي، ومن هنا كانت عين زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت نهرا تجري، يعني لصارت نهر، ولكن هي يعني من شدة خوفها على الماء فعلت هذا الأمر. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir machen weiter mit dem Thema Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wir waren bei der Geschichte von Ibrahim alaihi salam. Und zuletzt haben wir erklärt, dass Ibrahim alaihi salam Hajar und Ismail alaihi salam in den Bergen von Mekka gelassen hat. Die Berge von Mekka, die hießen die Faran Berge. Als er natürlich Hajar und Ismail verlassen hat, der hat ihnen etwas zum Essen mitgegeben. Dann ist Hajar hinter Ibrahim gelaufen und sie sagte ihm: O Ibrahim, O Ibrahim, hast du das selber gemacht, dass du uns oder entschieden, dass du uns hier lässt? Oder hat Allah dir damit befohlen? Er sagte: Allah. Dann sagte: Dann geh. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nicht verloren lassen werden. Deshalb, barakallahu fikum, das beweist, wie Hajar radhiyallahu anha von Iman, vom Glauben gehabt hat, als sie gehört hat, dass Allah das entschieden hat, dann hat sie sofort sich ergeben Und dann hat sie sich unterworfen, und das ist die Bedeutung des Islam. Ismail alayhi salam hat angefangen zu weinen, weil das Wasser knapp war und sie haben kein Wasser mehr und nichts zum Trinken. Was sollte die Mutter tun, während ihr Sohn weint die ganze Zeit? Sie ist auf Hügel gestiegen, auf einen Hügel gestiegen. Dieser Hügel hieß Safa, As-Safa. Und dann hat sie geguckt, vielleicht findet sie Wasser oder Menschen. Ah, das ist Wüste. Dann ist sie von As-Safa rennend in Richtung Al-Marwa, noch ein Hügel, gelaufen. Die hat das 7-mal gemacht. Safa, Marwa, Marwa, Safa 2. Safa, Marwa 3. Und bei Marwa war sie fertig. Dann hat sie nicht gefunden. Und hier hat sie eine Stimme gehört. Die Hilfe ist gekommen. Die Hilfe ist gekommen. Dann hat sie geguckt und sie wollte hören, woher kommt diese Stimme. Dann hat sie einen Vogel gesehen. Dieser Vogel hat mit seinen Flügeln den Boden geschlagen und sprang Wasser vom Boden. Dann ist sie hingegangen und sie hat angefangen, das Wasser mit Sand sozusagen umzuhüllen. Und sie sagt, Simmi, Simmi. Das wird, komm zusammen, komm zusammen. Sie hat Angst gehabt, dass das Wasser zu Ende geht. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala der Mutter von Ismail, Hajar, Barmherzigkeit schenken. Hätte sie das nicht gemacht, wäre Zamzam ein Fluss gewesen. Das heißt, hätte sie das nicht gemacht, wäre Zamzam jetzt ein Fluss, zu einem Fluss. Und natürlich diese 7-mal hin und her laufen, das ist die Basis für As-Sa'i, was wir in Hajj haben. As-Sa'i, das heißt, zwischen As-Safa und Marwa zu laufen, 7-mal. Das beweist auch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Sache eng gemacht hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala Erleichterung bringen. Das war eng für Hajar und Ismail a.s. Und dann war die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen, indem Allah subhanahu wa ta'ala Jibril a.s. in Form eines Vogels geschickt hat. Und dieser Vogel hat den Boden mit seinen Flügeln geschlagen und dann kam oder sprang Brunnen von Zamzam. So ist die Geschichte eigentlich von Zamzam. وبينما هاجر كذلك مرت بها قبيلة جرهم أو جرهم إحدى القبائل التي نزحت من اليمن فرأوا طيرا تحوم فلما رأوا ذلك الطير قالوا لعل هناك ماء فأرسلوا رسولا منهم فإذا هو بالماء فأقبلوا على أم إسماعيل واستأذنوها أن ينزلوا هناك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم وسرت هاجر لأنه أتى من الناس من يكون حولها ومعها وبعد ذلك شب إسماعيل عليه السلام واختلط بهم وتزوج منهم وإسماعيل هو أول من نطق أو فتق بالعربية للعربية المعروفة اليوم وهو أبو العرب العاربة لأن إسماعيل تزوج منهم ومن نسله كانت العرب العاربة من نسله عدنان من نسله عدنان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من فتق بالعربية إسماعيل وكان عمر إسماعيل أنا إذن أربع عشرة وكان عمره 14 سنة. مستعربا. نعم. وكبر إسماعيل فيهم ويعني صار منهم واحدا منهم. بارك الله فيكم. هاجر رضوان الله عليها اسمت إسماعيل جبليبن أم داس وسر und Zamzam ist eigentlich Essen, nicht nur Trinken, sondern Essen und Trinken in der gleichen Zeit. Weil die Zusammensetzung von diesem Wasser anders ist als das normale Wasser oder zum Beispiel diese Brunnenwasser. Das ist total anders. Die Elemente, die sind anders. Und sie ist dort geblieben, Hajar. Später kam ein arabischer Stamm, Durhum hießen die. Und diese Leute, die waren von Jemen. Die waren von Jemen ausgezogen. Und sie haben nach Grün, nach Wasser gesucht. In der Wüste ist bekannt, wenn zum Beispiel jemand stirbt, oder wenn ein Tier gestorben ist, oder wenn Wasser ist, dann sieht man in der Wüste immer Vögel, die oben fliegen. Dann haben diese arabische Stamm, die Leute von Durhum, die haben gesehen, es gibt dort Vögel. Da haben sie gesagt, vielleicht gibt es dort Wasser. Dann haben sie jemanden geschickt, der hat dort Wasser gefunden. Dann hat er gesagt, kommt, ich habe Wasser gefunden. Dann kamen sie haben Hajar, radwallahu alaihi, und Ismail dort gesehen. Da haben sie gesagt, wem gehört dieses Land? Da hat sie gesagt, mir. Und das Wasser gehört mir. Da haben sie gesagt, können wir hier bleiben? Da hat sie gesagt, ihr könnt, aber ihr habt kein Recht bezüglich des Wassers. Ich kann entscheiden, was mit Wasser ist. Dann haben sie akzeptiert. Und sie haben ihre Häuser dort gebaut und sie sind dort geblieben. Und natürlich Hajar, alayha radwallah, hat sich gefreut, weil endlich sie mit Leuten zusammengekommen ist. Und Ismail alayhi salam ist ein junger Mann dort geworden. Und er hat von diesen Leuten geheiratet. Und der Erste, der die arabische Sprache gesprochen hat, diese arabische Sprache, die wir heute auch haben, die Hochsprache, war Ismail alayhi salam. War Ismail alayhi salam. Und er ist der Vater von Al-Arab Al-Ariba. Er ist der Vater von Al-Arab Al-Ariba. Al-Musta'riba, Entschuldigung. Er ist der Vater von Al-Arab Al-Musta'riba. Die dritte Art. Und von ihm, Ismail hat von diesen Leuten geheiratet. Er hat von diesen Leuten geheiratet. Und von seiner Nachkommenschaft kam Adnan. Und Adnan ist der Großvater auch von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und Ismail war dann 14 Jahre alt geworden. 14 Jahre alt geworden. Kann er إبراهيم عليه السلام يزور إسماعيل وهاجر بين الحين والحين ويزورهما حتى يعلم أخبارهما وماذا يفعلان. وفي مرة من المرات رأى الخليل في منامه من يأمره بذبح إسماعيل وحيدة. واحد كان إسماعيل واحد. فتروى إبراهيم فأتاه في اليوم التالي في الليلة التالية كذلك ذلك الآتي في المنام يأمره بذبح إسماعيل فتريث. فأتاه في الليلة الثالثة في الليلة الثالثة أتاه آت كذلك وأمره بذبحه. فبعد 3 ليال وكما نعلم أن رؤيا الأنبياء وحي وحق ما كان له إلا أن يفعل. فذهب إلى ولده إسماعيل عليه السلام قال له إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأخذ، طبعا القصة كانت أن إبراهيم عليه السلام أخذ بيد إسماعيل وقال له يا ولدي إني أرى أنني أذبحك، ووصل إلى المنحر بمنى فقال له افعل ما تؤمر. طبعا اليوم الأول هو يوم التروية، واليوم الثاني هو يوم عرفة، واليوم الثالث هو يوم النحر. فما استطاع إبراهيم أن ينظر إلى ولده، ما استطاع. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. كله من سورة الصافات. فلما وضعه وتلوا الجبين وضع رأسه إلى الأرض فأراد أن يذبحه، فلما وضع السكين على رأسه فأداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم بكبش سمين، وناداه ربه أنك قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي أو إن كذلك نجزي المحسن. وفي هذا بارك الله فيكم أمر عظيم ومعنى الإسلام، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أمره بذبح ابنه ففعل، وهذا معنى دين الإسلام، هذا معنى الخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا معنى التسليم لله سبحانه وتعالى من إبراهيم ومن إسماعيل عليه السلام. وفيه معنى الصبر، الصبر لله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أطاعه العبد فأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه البلاء وييسر له الأمر. وهذه عقيدة المسلم أصلا، ولكن للأسف قل ما نجد من يعتقد هذا. بارك الله فيكم. إبراهيم عليه السلام هات إسماعيل عليه السلام und هاجر عليها رضوان الله هات زي إما بزوف هات نقين الدفقات وزي تون وزي ماخل. Und Ismail a.s. war 14-jähriger geworden. 14-jähriger, das wird ein richtiger Mann. Er hat zwischen den Leuten gerichtet und er hat Probleme gelöst und so weiter. In einer Nacht hat Ibrahim geschlafen. Im Schlaf hat er geträumt. Jemand kommt zu ihm und er sagt ihm, du musst deinen Sohn schlachten. Ibrahim hat nur einen Sohn gehabt, der hieß Ismail. Nur einen Sohn. Ismail a.s. Und die Mutter ist Hajar. Sarah hat keine Kinder gehabt. Dann ihm sagt, mein Sohn, ich habe geträumt, jemand kam zu ihm, Entschuldigung, im Traum, der hat ihm gesagt, du musst deinen Sohn schlachten. Ibrahim a.s. hat gesagt, ich muss warten erstmal. Dann in der nächsten Nacht kam die Person, hat ihm gesagt, du musst deinen Sohn schlachten. Dann hat Ibrahim gesagt, okay, Geduld zeigen. Dann in der dritten Nacht kam die Person im Traum zu Ibrahim a.s. und hat ihm gesagt, du musst deinen Sohn schlachten. Dann hat Ibrahim gewusst, dass dies Offenbarung Gottes ist. Und die Propheten, wenn sie träumen, das ist Offenbarung. Nur die Propheten, die anderen nicht. Auf jeden Fall, Ibrahim a.s., als er gewusst hat, dass er das machen sollte, ist er zu Ismail gegangen. Er hat ihm gesagt, mein Sohn, komm, ich möchte mit dir reden. Er sagte ihm, sag. Er hat ihm gesagt, mein Sohn, Allah hat mir befohlen, dass ich dich schlachte, dass ich dich opfere. Subhanallah. Barakallahu fikum, eine Prüfung, eine große Prüfung. Ibrahim a.s. hat 86 Jahre gewartet, bis er einen Sohn bekommt. Und er war 99 Jahre geworden, nachdem sein Sohn junger Mann geworden ist. Der Einzige, der muss ihn opfern. Wie kann das sein? Ja, aber ein richtiger Moslem denkt nicht so. Wie kann das sein? Ein Moslem sagt, so hat Allah befohlen, so werde ich tun. Ohne Wenn und Aber. Subhanallah. Dann ist er zu ihm gegangen, zu Ismail. Er sagte ihm, mein Sohn, ich habe geträumt, dass ich dich schlachte. Das ist Offenbarung Allahs. Was denkst du? Was soll ich tun? Was sagte Ismail? Mein Vater, tu, was dir befohlen worden ist. Du wirst mich tapfer sehen, geduldig, wenn Allah will. Subhanallah. Das ist die Bedeutung des Islam. Wenn Allah etwas befohlen hat, dann gibt es kein Wenn und Aber. Ibrahim a.s. macht das und sein Sohn akzeptiert das, weil das von Allah kommt, nicht von den Leuten. Abgesehen jetzt davon, ob das Schlachten ist, ob das ist nicht das Thema. Das Thema ist hier, diesen Befehl, diese Offenbarung zu bestehen. Und das ist wirklich die Ergebung. Und das ist wirklich die Unterwerfung unter dem Willen Allahs. Dann hat Ibrahim ein Messer genommen. Und der könnte nicht Ismail ins Gesicht anschauen, während er ihn schlachtet. Und er hat das Messer auf seinen Hals getan. Der wollte ihn schlachten. Dann hat er eine Stimme gehört. Du warst wahrhaftig. Und du hast den Traum bestätigt. Du hast die Offenbarung bestätigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ismail gerettet durch einen Bock, einen dicken Bock. Und Ismail hat das geschlachtet. Und das war, wie die Gelehrten sagen, am 10. von der Hijjah. Das wird der erste Traum. Das waren drei Träume. 8., 9., 7., 8., 9. Und 10. war der Tag. Dann wollte er das tun. Und das sind die Tage, die wir in Hajj haben. Das beweist, barakallahu fikum, was bedeutet, dass man sich unterwirft. Aber schaut mal in unserem Leben. Schaut mal in unserem Leben, wie die Sache ist. Allah befiehlt uns, Allah hat uns viel befohlen, aber wir tun das. Allah hat uns viel zu uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns viel verboten und die Leute tun das. Das wird bei Kleinigkeit. Und schaut mal die Bedeutung des Islam. Eigentlich, man muss die Bedeutung des Islam richtig verstehen. Wenn man ein richtiger Muslim ist. الذبيح يا أخوة هو إسماعيل لا إسحاق هو إسماعيل لا إسحاق على ذلك يدل القرآن والأحاديث والآثار ولكن يهودا دسوا في الروايات وفي بعض الروايات دسوا أكاذيبهم فجعلوا الذبيح إسحاق ولكنهم سبحان الله رغم تحريفهم إلا أن الكاذب لا يظفر ولا يربح ولا ينجو فحرفوا وكذبوا ولكن تركوا أثرا دل على كذبهم في التوراة فدسوا في التوراة فقال الرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى الأرض المريا إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ذكروها في 14 فقرة أن إسحاق هو الذبيح. انتبه، وهذا كذب، لأن إسحاق لم يكن وحيدا أصلا، لأن إسحاق ابن سارة رضوان الله عليها، وإسماعيل ابن هاجر، وإبراهيم تزوج هاجر قبل تزوج عفوا وإبراهيم رزقه الله بولد من هاجر قبل أن يرزقه بولد من سارة. فكيف يكون إسحاق وحيدك أو بكرة؟ إنما الصحيح هو بكرك إسماعيل، ولكنهم حرفوها. ولكن سبحان الله، انتبه، في سفر التكوين الإصحاح 16 الفقرة 16، وكان أبرام يعني إبراهيم ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. ماذا؟ إبراهيم كان ابن 86 لما ولدت هاجر له، ها؟ لما ولدت هاجر إسماعيل. Okay. وفي سفر التكوين الإصحاح 21 فقرة 5، وكان إبراهيم، انتبه، وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. طيب، فكيف يكون ابنك وحيدك إسحاق، وإسحاق ولد وعمر إبراهيم 99 سنة، وإسماعيل ولد وعمر إبراهيم 86؟ ثم في الفقرة 9، ورأت سارة، انتبه، ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. نعم. وفي آخرها وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فسبحان الله، فسبحان الله، حرفوا النص الأول وقالوا جبل المريا وهي جبال أورشليم يعني جبال القدس، وحرفوا الثانية وحيدك وهو بكرك، وحرفوا أن إسماعيل هو الذبيح. ولكن سبحان الله، يأبى الله إلا أن يرد كيد الظالمين الكاذبين. وقد للأسف وقد انطلت هذه الكذبة على بعض علماء الإسلام فقالوا بأن إسحاق هو الذبيح. مساكين بعض علماء الإسلام كبار دلسوا اليهود، فانطلى الكذب على بعض علماء الإسلام فقالوا، ولكن الأمة أجمعت على أن الذبيح هو إسماعيل لأنه هو البكر لإبراهيم وليس إسحاق. وأما عندنا في القرآن الحمد لله رب العالمين، اسمعوا، قال تعالى في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طب كيف من وراء إسحاق يعقوب وإسحاق حيكون الذبيح؟ ما يتم هذا. فهذا دليل على أن إسماعيل، على أن إسماعيل هو بارك الله فيكم الذبيح. ومنه ستكون الأمة، لأنه من نسلك، أي منه سيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان الله. روى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان من علمائهم، فسأله أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل، والله يا أمير المؤمنين، وإن يهودا لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب. هذا واحد علماء اليهود يقول لعمر بن عبد العزيز هذا الأمر. طبعا وفي الحديث الذي فيه شيء من الضعف أنا ابن الذبيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذبيحان هم إسماعيل عليه السلام وإبراهيم وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن لما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، أصلا إسحاق ما كان قد ولد بعد، هنا ما كان ولد. فسبحان الله، بارك الله فيكم. نأخذ في دقيقة تفون إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام إكليتها ونتبع دس الله سبحانه وتعالى، دس الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بفولن هات، دس الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بفولن هات إسماعيل سوشلخ إبراهيم فولت دستو، أبا الله سبحانه وتعالى هات إسماعيل جريتت durch ein Bock, der wurde geschlachtet, so wurde gerettet. Es gibt eine Diskussion zwischen uns Muslimen und zwischen Juden und Christen. Und zwar, wer von Ibrahim a.s. der geschlachtet werden sollte. War das Ismail oder war das Ishaq? Und subhanallah, die Juden, die sind bekannt, dass sie ihre Bücher verfälscht haben. Und die Christen, bei ihnen ist bekannt, dass die Bücher bei ihnen gefälscht sind und die wissen das nicht auch. Also die wissen, oder manche wissen, dass die Bücher gefälscht sind, aber trotzdem ist ihnen egal. Die Juden haben zwischen Muslimen bestimmte Überlieferungen erfunden und die haben das verbreitet, als ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hätte. Aber Alhamdulillah, wir haben Gelehrten, wir haben Großgelehrten, wir haben Hadith-Gelehrten, die alles gefiltert haben und gezeigt haben, das stimmt nicht. Was haben die Juden gemacht? Damit sie Prophetentum von unserem Propheten verleugnen. Warum? Weil die Sache, wer der Sohn war, der geschlachtet werden sollte, das ist sehr wichtig. Weil wenn die Juden bestätigen, dass Ismail alaihi salam der Sohn war, der geschlachtet werden sollte, dann müssen sie auch bestätigen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. der letzte Gesandte Gottes ist. Deshalb haben sie ihre Bücher gefälscht und die haben bestimmte Sachen erfunden, damit sie das verleugnen. Aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Taten von den Lügnern niemals Erfolg haben. Niemals. Und niemals werden die Taten von Lügnern gesegnet. Trotz, dass sie in vielen Stellen verfälscht haben und gefälscht haben, dann haben sie Spuren gelassen. Das ist genau wie ein Dieb. wenn ein Dieb so schlau ist, aber der lässt eine Spur. Er hinterlässt eine Spur. Er kann nicht sozusagen hundertprozentig einen kriminellen Akt machen. Subhanallah. Bei ihnen in Tawra steht, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, Ishaq, zu den Bergen von Urshalim und töte ihn, schlachte ihn. Schaut mal, ja, das ist bei ihnen in einer sozusagen Vers. In einer anderen Stelle, passt auf, in einer anderen Stelle, Abraham war 86 Jahre alt, als Hajar Ismail entbunden hat für Ibrahim. Das heißt, Hajar hat Ismail entbunden. Ibrahim a.s. war wie viel? 86. Schaut mal. Dann kommt in einer anderen Stelle, Ibrahim war 100 Jahre alt, als er Ishaq bekommen hat. Wie alt war er? 100. Und wie war, als Ishaq bekommen hat? Und wie alt war er, als Ismail geboren war? 86. Das bedeutet, Ismail alayhi salam ist älter als Ishaq 14 Jahre. Okay, jetzt die Frage. Wie kann man das vereinbaren, dass man behauptet, wal'iyadu billah, dass Ishaq der einzige Sohn war, obwohl Ishaq noch nicht geboren war? Ishaq war noch nicht geboren, als Ismail ein junger Mann war. Und Ismail sollte geschlachtet werden, nicht Ishaq. Deshalb haben sie hier erstmal die Berge von Faran weggelassen. Zweitens, Ismail weggelassen. Drittens, haben sie auch weggelassen, dass Ismail der ältere Sohn ist von Ibrahim a.s. Obwohl das bei ihnen steht, nimm deinen älteren Sohn. Da steht nicht deinen einzigen, deinen älteren, weil Ibrahim a.s. zwei Söhne gehabt hat. Subhanallah. Und bei uns in unserer Religion ist klar, Ismail musste geschlachtet werden. Aber diese Leute, die haben das verfälscht und die haben ein paar Lügen gestellt und leider manche, passt auf, manche von den Gelehrten des Islam haben diese Lügen angenommen. Leider. Manche Gelehrten von den Muslimen, die haben diese Lügen angenommen. Und das ist, was wir immer sagen. Man muss aufpassen. In unserer Religion ist die Sache klar, weil in Surat Hud steht, als die Engel zu Ibrahim a.s. gekommen sind, zu Ibrahim a.s. wegen Lut a.s. Volk gekommen sind, die haben Ibrahim a.s. gesagt, deine Frau wird einen Sohn bekommen. Sie hat gelacht. Dann haben sie gesagt, du wirst Ishaq bekommen und nach Ishaq wirst du Jakob, Entschuldigung, und von Ishaq wird Jakob kommen. Jakob. Das heißt, wenn eigentlich nach ihrer Auffassung, nach den Juden Auffassung und nach diesen Gelehrten, die diese Lügen angenommen haben. Wenn Ishaq geschlachtet werden sollte, wieso steht nach Ishaq kommt Jakob? Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Deshalb, das war Ismail a.s. eigentlich. Und nicht Ishaq. Barakallahu fikum. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Warum ist das so wichtig? Wie ich schon erzählt habe, Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Ibrahim gesprochen, er hat ihm gesagt, von diesem Sohn, den du schlachten solltest, wird die Nation kommen. Und die Nation bedeutet der Messias, der letzte Gesandte Gottes. Der letzte Gesandte Gottes, das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, Ismail alaihi salam war in Durham und von Ismail, von seiner Nachkommenschaft kam Adnan und Adnan ist der Großvater von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und von Ismail alaihi salam kam die Nation und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Muslime. Aber von Ishaq kamen die anderen Propheten, subhanallah. Deshalb, alhamdulillah, rabbil alamin, dass wir Muslim sind. Und barakallahu fikum, Muhammad ibn Ka'b al-Qardi sagte, Umar ibn Abdul Aziz, der Khalif, der hat einen großen Rabbiner von den Juden bei sich gehabt. Dieser Rabbiner hat den Islam angenommen. Großrabbiner von den Juden. Der hat ihm gesagt, du hast viel Wissen in Tora. Eigentlich, welcher Sohn von den Söhnen von Ibrahim a.s., welcher Sohn musste geschlachtet werden? Er sagte ihm, bei Allah, o Fürst von Gläubigen, bei Allah ist Ismail. Und die Juden wissen das. Aber sie beneiden euch Araber. Sie beneiden euch Araber. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Araber war. Subhanallah. Und diese Überlieferung, dass der Prophet gesagt hat, ich bin der Sohn von den beiden, die geschlachtet werden sollten, es gibt natürlich, das ist schwaches Hadith, aber auf jeden Fall, Barakallahu fikum, für uns ist wichtig, dass wir wissen, Ismail a.s. wollte geschlachtet werden, Ibrahim a.s. wollte das tun, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gerettet. Ibrahim a.s. dann zurück. Und er war ungefähr 100 Jahre alt geworden. بعد ذلك بارك الله فيكم رزق الله إبراهيم عليه السلام إسحاق نبيا إسحاق. فمرت الملائكة على إبراهيم عليه السلام وبشروه بأنه سيكون له ولد من سارة. فهي تعجبت يعني قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله أكبر الآية حلوة أهل البيت إنه حميد مجيد نعم سورة هود 72-73. أهل البيت. مين هم أهل البيت هون؟ زوجته لإبراهيم عليه السلام. فأهل بيت الرجل زوجاته. ففي ليطهركم أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. معناته أول شيء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هون أهل البيت. الحمد لله. وكذلك تعجب إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر وفي مما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال فسبحان الله فكانت بشرى لإبراهيم عليه السلام ولسارة ورزق الله بإسحاق ومن إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء يعقوب الأسباط وهم طبعا يعقوب هو إسرائيل عليه السلام يعني من يوسف إلى عيسى كلهم كانوا من يعقوب عليه السلام بارك الله فيكم نخدم إبراهيم عليه السلام مدة ياغا ألتفا كامن دي إنجل zu ihm دي كامن zu ihm und sie haben ihm gesagt wir werden zu Volk von Lut عليه السلام weitergehen und wir werden das Volk von Lut a.s. vernichten. Dann kam Sarah rein. Als sie reinkam, dann haben sie ihr gesagt, und zu Ibrahim, du wirst einen Sohn bekommen. Da hat sie gesagt, wie soll ich einen Sohn bekommen? Und ich bin eine alte Frau geworden. Und mein Mann ist auch ein alter Mann geworden. Wie wird das? Da haben sie ihr gesagt, du bist verwundert von der Sache Allahs. Barmherzigkeit Allah und seine Segnungen auf euch, Ahlul Bayt, Leute des Hauses. Und es gibt in einer Ayah, 33, لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ und أَهْلَ الْبَيْتِ Leute des Hauses, Leute des Hauses. Hier, wer sind Leute des Hauses? Sind wer? Die Frau von Ibrahim a.s. Und dort die Frauen von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Also wenn die Schia heute sagen, behaupten, sagen, ja, Ahl al-Bayt bedeutet nur Al-Hassan al-Hussein und so was, dann sagen wir ihnen doch, das bedeutet auch, das stimmt auch Al-Hassan al-Hussein und so, aber auch die Frauen von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Und wenn die Schia behaupten, dass die Frauen, dass die Ahl al-Bayt, die Familie des Propheten, dass sie fehlerfrei sind, dann sind auch die Frauen vom Propheten fehlerfrei. Aber subhanallah, die Leute, die immer irre gegangen sind, die haben widersprüchliche Angaben und die haben Widersprüche. Aber Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Sunna recht geleitet hat, dass wir diese Religion mit Koran und Sunna nehmen und dass wir die richtige Art und Weise haben, wie wir den Koran und Sunna verstehen. Ibrahim alayhi salam war 100 Jahre alt geworden und trotzdem hat er einen Sohn bekommen. Und das war natürlich eine Gabe Allahs. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das so entschieden hat, dass von Ishaq, das wird Ishaq alayhi salam, von Ishaq, wird Jakob kommen. Und von Jakob kommen die 12 Stämme Israel. Weil Jakob a.s. Israel ist. Israel ist Jakob a.s. Und seine Söhne, Yusuf a.s. und die anderen, die 12 Stämme Israel. Und von ihnen kamen die Propheten von Bani Israel bis zu Isa a.s. Und das ist Barakallahu fikum, sehr wichtig für uns zu lernen. Und inshallah stoppen wir hier. بإذنه تعالى. إن شاء الله نقف هنا بإذنه تعالى. إذا عندكم أسئلة تفضل. إذا عندكم أسئلة تفضلوا ما في. وكفى الله المؤمنين القتال. شيخ هو قلت أنت أنه إسماعيل عليه السلام هو الملقب بالعربية. نطق. يعني مو مثل نطق المهم. فالعرب العربي شو كانت تتكلم اللغات؟ كانت تتكلم أيضا العربية القصب العربية هذه اللي نتكلم بها اللي نزل بها القرآن. العربية بتاعنا يعني. إيه. كانت العربية بتاعهم تختلف. إيه. مثلا كانوا يقولوا ال كانوا يقولوا أم. طيب. بقى منها شيء بقى منها شيء. هل صح الرواية إنه لغة أهل الجنة هي العربية؟ لا يصح في ذلك حديث. وأنه آدم عليه السلام كان يتكلم العربية أيضا لا يصح. بارك الله فيكم. Der wurde gesagt, ich habe heute erzählt, dass der erste, der mit der arabischen Sprache gesprochen hat, war Ismail a.s. Ja, aber die anderen Araber, haben sie auch nicht Arabisch gesprochen? Doch, sie haben auch Arabisch gesprochen. Deshalb habe ich gesagt, die arabische Sprache, die wir heute sprechen, das wird die arabische Sprache, die der Prophet Muhammad s.a.w. gesprochen hat, die Mekkaner gesprochen haben, die war anders eigentlich als die arabische Sprache, die in Jemen gesprochen worden ist. Oder bei den früheren Völkern, die Araber auch waren, gesprochen war. Und Ismail ist sozusagen der Erste, der diese Sprache gesprochen hat, die später sozusagen maßgebend war für die Mekkaner und für die anderen. Die andere Frage ist, stimmt es? Stimmt das, dass die Leute im Paradies Arabisch sprechen werden? Nein, das stimmt nicht. Diese Überlieferung, dass die Leute, die ins Paradies kommen, Arabisch sprechen werden oder die Sprache des Paradieses Arabisch ist, stimmt nicht. Das ist erfundene Überlieferung. Erfundene Überlieferung. Drittens, Der Bruder sagte, stimmt das Adam Arabisch gesprochen hat? Nein, das stimmt nicht. هذا هو الثاني ما له علاقة. أنت ميز بين أن تقول أن لغة أهل الجنة العربية وأن تقول أنه بعض الناس يتكلمون بالعربية. طب واحد هندي مسلم مؤمن ما بيعرف عربي شلون؟ تبغون ذاك يا فيس تس أبا مدام حديث Da steht doch, Allah subhanahu wa ta'ala wird zu einer Person sprechen ohne Dolmetscher, ohne dass zwischen ihnen jemand ist. Ja, das stimmt. Aber das ist anders als diese Überlieferung, dass die Sprache des Paradieses Arabisch ist. Das stimmt nicht. Weil es gibt zum Beispiel Inder, es gibt Deutsche, es gibt Amerikaner, es gibt andere, die kein Arabisch gekannt haben. Ja, man kann sagen auch, man könnte sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen arabische Sprache beibringen. Barakallahu fikum, diese Überlieferung, dass die Sprache des Paradies arabisch ist, ist erfunden. Ist erfunden. فيها فروق نعم فيها يعني أنا بس خارج هذه من هذه يعني نفس ال نفس الأم بالأم يعني واحد ألماني وهولندي يعني ما بدنا نشرح يعني نفس الأصل لها نفس الأصل نعم نعم نعم يا غالب سبراخة دي gleiche Ursprung aber das sind natürlich verschiedene wird das gesagt verschiedene bestimmte Unterschiede in diesem Sinne haben die Brüder und Schwestern im Internet Fragen zum Thema direkt zum Thema was wir heute gemacht haben Alles andere nicht. Allgemeine und sowas, Themen, Fragen nicht. Wenn Fragen zum Thema sind, dann bitte an die Admin schicken. Habt ihr Fragen zum Thema, dann eine 9 tippen. Zum Thema direkt. 9, klammend. 9 tippen im Internet. Wer eine Frage zum Thema hat, 9. Eine. 2. Dann schickt das an die Admin schon. Na. Sayyidina Ibrahim kam für eine Mantika? Für Palästin. Die Mantika ist Palästin. Für Scham, ja. Kann Jadhab da immer إلى Ilahunat. Wo Umru kam فوق عن 86 Jahre. Ja, nein, kann ich أكثر بكثير من اليوم. Stimmt die Überlieferung, dass als Ibrahim sein Sohn Ismail begann, den Hals zu schneiden und das Messer nicht schneiden wollte, woraufhin er vor Wut das Messer auf den Stein schlug und der Stein sich in zwei Teile gespaltet hat? Nein, das stimmt sowas nicht. Sowas stimmt nicht. Nein. Ibrahim ضرب السكين في الحجر والحجر انفجر وكذا لكن هل السكين يعني اشتمت صارت موجود هذا الشيء ولا فقط ما دام انه اراد يذبحه ولكن ما استطاع ولكن لما قال انه نودي من الذي ينادي في الحجر يامر الملك الله سبحانه وتعالى يكلم اذا يعني يامر بذلك الملك نعم فيه لسه سؤال bitte jemand hat Frage gehabt dann schnell weil wir zu Ende kommen möchten inshallah wir wollen nicht länger als eine Stunde hier machen weil die Brüder noch barakallahu fikum einen Weg haben nach Hause Wie kam es dazu, dass Ibrahim a.s. sich beschnitten hat? Bekam er eine Offenbarung? Die Propheten, wenn sie etwas tun in der Religion, dann ist das Offenbarung Gottes. Alles, was die Propheten tun in der Religion, ist Offenbarung. Weil sie nicht von sich selber tun. Ja, natürlich. Beschneidung ist Pflicht für die Männer. Allahu alam. الله تعالى أعلم نعم. طيب كيف سنخ فاست بتش سانس ما خم فيت سان دين شاء الله. أوكي. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بترفع الأمس إن شاء الله.